Die Ostereiersuche. Schäferhund Chase lief mit verbundenen Augen von Futternapf zu Futternapf. Geleebohnen. Gelb und rosa. Ja. Gummihase. Wow, Chase. Niemand erschnüffelt so gut Süßigkeiten wie du. Riecht wie Marshmallows und nasser Hund. Nasser Hund? Das war Zuma. Jo. Der sich ausgiebig schüttelte. Ryder kam dazu. Entschuldige, Chase. Na, wir schon für das super tolle Ostereiersuchen von Bürgermeisterin Gutherz? Oh ja, wir suchen morgen alle möglichen coolen Ostereier und was es sonst noch so zu Ostern gibt. Okay, Freunde, wir üben weiter. Aufmerksam suchte Sky die Gegend ab. Eieralarm, hohler Baumstamm, los, los, los. Rocky war schon unterwegs. Greifer. Vorsichtig hob der kleine Mischling das Ei mit seinem Greifer auf. Übungsei wurde gefunden. Aber davon gab es noch mehr. Eieralarm! Hinter Zumas Fressnapf! Auch das hatte Rocky schnell entdeckt. Ich hab's! Einzigartiges Eier aufspüren. Jetzt fehlt nur noch eins. Nicht mehr lange. Eieralarm! Unter dem Plankenweg! Aber mit diesem Ei stimmte etwas nicht. Das Weiße, was Sky gesehen hatte, war nämlich die Schwanzspitze eines kleinen Hasen. Hey, du bist ja gar kein Ei. Das Häschen hoppelte schnell davon. Bei so viel Übung werdet ihr morgen beim Ostereiersuchen toll abschneiden. Doch, wo steckt der eigentlich Marshall? Aufgepasst! Seht mal, wie viele Eier ich tragen kann! Da kam er angelaufen mit einem riesigen Korb voller Eier, der viel zu schwer für ihn war. Vorsicht, Marshall! Aber da lagen die Eier schon auf dem Boden. Oh oh. Und alle waren kaputt. Weißt du, Marshall, Ostereier sind normalerweise hart gekocht. Oh, das wäre wirklich besser gewesen. Vor dem Rathaus bemalten Bürgermeisterin Gutherz und Alex für das große Osterfest bereits ein Ei nach dem anderen. Alex, freust du dich schon auf die allertollste Ostereiersuche, die du je erlebt hast? Ja, ich liebe Ostereiersuchen. So ein großes Fest vorzubereiten ist schön, aber auch viel Arbeit. Puh. Das fand auch ihr Huhn Henrietta, die alles aufpickte, was sie fand. Besonders gern mochte sie Süßigkeiten. Leider lief Henrietta dabei der Bürgermeisterin zwischen die Beine, die stolperte und sich auf dem Boden wiederfand. Und ihr Arm tat ziemlich weh. Autschi. Die Fellfreunde waren unterdessen zurück in die Zentrale gelaufen, um dort Bell-Bell-Boogie zu spielen. Dabei mussten sie von einem Feld zum anderen hüpfen und alle möglichen Verrenkungen machen. Okay, Fellfreunde. Achtet auf das, was die hoppelnden Häschen alles machen. Alle stellten sich auf. Wollt ihr tanzen wie ein Häschen? Der Tanz ist wie ein Späßchen. Und schüttelt euch jetzt. Und hopp, hopp, hopp. Jetzt haben wir's. Wartet auf mich. Und schüttelt euch jetzt. Und hopp, hopp, stopp. Das Stopp hatte Marshall überhört. Hopp, hopp. Versuchen wir's nochmal. Ryder spielte nicht mit. Er hatte einen Löffel im Mund, auf dem ein Ei lag, und lief damit von rechts nach links und wieder zurück. Auf die Plätze. Fertig. Los. Aber sein Eierlauf wurde unterbrochen. Hier ist Ryder. Oh, Frau Bürgermeisterin, hier ist Ryder. Oh, Ryder, das ist eine entsetzliche Katastrophe. Die Bürgermeisterin hat sich den Arm verstaucht. Oh, das tut mir echt leid. Ich muss die Eier noch fertig anmalen. Und verstecken konnte ich sie auch noch nicht. Wenn ich das nicht schaffe, kann die Ostereiersuche nicht rechtzeitig stattfinden. Das wird der süßen Henriette das Herz brechen. Wir helfen Ihnen, alles vorzubereiten, Frau Bürgermeisterin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Danke, Ryder. Beeilt euch! Paw Patrol zur Zentrale. Hopp, hopp, Ryder! Der Bell-Bell-Boogie musste warten. Hopp, hopp, Ryder! Ryder braucht uns. Dann hoppeln wir los. Sie hüpften zum gläsernen Fahrstuhl hinüber. Nur Marshall brauchte wieder einmal ein bisschen länger. Warte! Hopp, hopp, hopp! Und an das Stopp dachte er auch dieses Mal nicht. Ich glaube, ich bin gehopst, als ich mich eigentlich schütteln sollte. Der Fahrstuhl fuhr los und die Fellfreunde schlüpften in ihre Einsatzanzüge. So waren sie auf alles vorbereitet. Und im Nu waren sie oben. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Tut mir leid, euer Gehoppel zu unterbrechen. Aber es gibt Probleme bei der Vorbereitung der Ostereiersuche. Oh oh, Probleme mit den Süßigkeiten? Die Bürgermeisterin hat sich den Arm verstaucht und schafft es nicht, die Eier anzumalen und zu verstecken. Die Kinder in der Stadt werden bestimmt traurig sein. Die gute Nachricht ist, wir können helfen. Wir malen die Eier an und verstecken sie. Ja! Ich helfe gern mit. Okay, zuerst... Rubble, du fährst mit dem Bagger zu Yumi und holst noch weitere Eier ab. Die bringst du dann zum Rathaus. Rubble ist der Retter! Als nächstes brauchen wir Rocky. Dein Werkzeug ist genau das Richtige, um Eier in Schüsseln mit Farbe zu tauchen. Zuma, du hilfst auch mit beim Eierfärben. Und Marshall, wir brauchen dich und deine Wasserdüsen, um die Eier möglichst schnell zu färben. Marshall macht's. Sky, du kannst von deinem Hubschrauber aus mit deiner Fliegerbrille Verstecke suchen. Ich heb jetzt ab! Aber fehlte da nicht noch jemand? Und Chase? Das ist ein Fall für Chase! Der Polizeihund war wirklich erleichtert, dass auch er gebraucht wurde. Dich brauchen wir, damit auch alles schön glatt läuft. Ihr seid alle dabei, Freunde. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Rubble, Chase, Sky, Rocky, Zuma und Marshall waren begeistert, dass sie alle bei diesem Auftrag dabei waren und freuten sich sehr auf ihre Aufgaben. Sie stürmten zur Rutsche hinüber und sausten nacheinander die vielen Kurven hinunter, bis ins Erdgeschoss. Dort sprang jeder in sein Fahrzeug und machte es startklar. Ryder saß bereits auf seinem roten Quad und als alle da waren, fuhren sie los. Auf direktem Weg zum Rathaus der Abenteuerbucht. Nur Rubble musste noch ein Stückchen weiter. Viel Glück beim Eierholen auf Yumis Hof, Rubble. Ha, danke, Ryder. Und dann war er auch schon weg. Bürgermeisterin Gutherz, die ein paar Hasenohren auf dem Kopf trug und ihren Arm in einer Schlinge, drehte sich erleichtert zu Henrietta um. Sieh nur, die Helfer auf vier Pfoten sind hier, um unsere Ostereiersuche zu retten. Wir helfen gern, Bürgermeisterin Häschen, Gutherz. Ach, wie lustig. Aber wir müssen wirklich Hopp machen, wenn wir den Korb vollkriegen wollen. Der Korb war wirklich ziemlich groß. Da brauchen wir ganz viele Ostereier. Wir helfen uns ja gegenseitig. Los, kommt, Freunde, lasst uns anfangen. Als Rubble den Bauernhof erreichte, hatte Yumi schon alles bereitgestellt. Wow, Bäuerin Yumi. Woher haben Sie denn die vielen Eier? Meine Hühner haben sich Tag und Nacht auf Ostern vorbereitet. Die sind jetzt ganz schön müde. Sie schliefen tief und fest. Die schnarchen echt laut dafür, dass sie so klein sind. Bäuerin Yumi lud die Eier auf Rubbles Bagger, während einige kleine graue Hasen um sie herumsprangen. Sehen Sie mal die süßen Häschen. Die werden bestimmt lustig beim Ostereiersuchen. Aber wie willst du sie da hinkriegen? Ich weiß was. Kurzerhand band Rubble ein paar Möhren hinten an seinen Bagger und wirklich, die Häschen hoppelten ihm nach. Immer den Karotten hinterher, ihr kleinen Häschen. Vor dem Rathaus hatten die anderen bereits mit dem Bemalen der Eier begonnen. Sehr hübsch, super. Danke. Jeder auf seine Art. Ich tauche diese Eier ein. Rocky tunkte ein Ei in eine Schüssel mit Farbe. Megafon. Schönes Ei, Rocky. Und ließ es beinahe fallen. Ups, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, ich war wohl ein bisschen zu voreilig. Ha, ha, ha. Und jetzt kommen die Eier alle in den Korb rein. Der Korb war wirklich sehr groß. Ein Ei. Fehlen bloß noch ein paar tausend. Das war Henrietta allerdings egal. Sie fand das Ei wunderschön und hüpfte unbemerkt in den Korb hinein, während die Fellfreunde weitermalten. Oh je, ich glaube, der Korb ist etwas zu groß. Vielleicht kriegen wir ihn gar nicht voll. Frau Bürgermeisterin, warten Sie nur, bis Sie Marshall erlebt haben. Wasserdüsen! Ryder schüttete Farbe in die Düsen und Rocky verteilte die Eier nebeneinander auf dem Boden. Bin fast fertig. Okay, Marshall, du kannst loslegen. Begeistert setzte der Feuerwehrhund die Düsen in Gang und bespritzte die Eier der Reihe nach mit rosa und gelber Farbe. Allerdings bekam auch Rocky einiges ab. Rocky, die Farben stehen dir ganz ausgezeichnet. Rosa und gelb sind nicht so meine Farben. Vielleicht werden wir doch noch rechtzeitig fertig mit dem Anmalen. Das war ja wohl klar. Und dabei half den Fellfreunden der Bell-Bell-Boogie. Hättest du gern ein Osterei? Ich bemale es nur für dich. Oh, wow! Rosa, gelb und blau. Spritz, spritz, spritz, spritz. Dann werde ich tanzen wie ein Häschen. Rümpfe dazu immer das Näschen. Und schütteln uns allesamt. Und hopp, hopp, hopp, ups. Und hopp, hopp, hopp, hopp. Alle waren begeistert bei der Sache und der Korb füllte sich immer mehr. Ihr könnt singen, tanzen und malen. Ihr seid die talentiertesten Hunde auf der Welt. Sie sind wirklich erstaunlich. Jetzt kam auch Alex auf seinem Dreirad angefahren und streckte der Bürgermeisterin stolz ein ganz besonders großes Ei entgegen. Gucken Sie mal, Frau Bürgermeisterin, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ein super großes Ei. Das Ei war wirklich riesig. Und wunderschön bunt bemalt. Ich habe es selbst angemalt. Alex, das ist das absolut größte, beste Osterei aller Zeiten. Super cooles Ei. Kann das auch in den Korb rein? Natürlich, dieses Ei bekommt einen Ehrenplatz. Wow, das Ei ist wirklich groß. Rocky legte das Ei gerade zu den anderen in den Korb, als ein Schatten den Himmel verdunkelte. Seht nur, da ist ein Adler. Hallo, Adler. Aber was tat der Adler denn da? Er flog direkt auf den Korb zu, packte ihn mit seinen Krallen und segelte mit ihm davon. Oh nein! Mein Osterkorb! Komm zurück! In dem Korb saß aber auch Rocky. Das ist aber ganz schön hoch hier. Entschuldigen Sie bitte, Frau Adler. Ich wollte bloß sagen, Bürgermeisterin Gutherz hätte gern den Korb zurück fürs Osterei ersuchen. Das schien den Adler aber nicht zu interessieren. Er flog einfach weiter. Der Adler hat unseren Korb gestohlen. Und die Süßigkeiten und die Eier, die wir angemalt haben. Das war's mit unserer Ostereiersuche. Oh, seht nur, Rocky ist auch im Korb. Der kleine Mischling versuchte, das Beste daraus zu machen. Wow, wir sind wirklich hoch. Wahnsinn. Und windig ist es auch. Cool und windig. Aber Rocky war nicht allein. Ein kleiner Kopf tauchte zwischen den vielen Eiern auf. Henrietta, du bist auch mitgeflogen? Ja, so sah es jedenfalls aus und sie wurde bereits vermisst. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass die Katastrophe noch katastrophaler wird, aber hat irgendjemand zufällig Henrietta gesehen? Henrietta! Henrietta! Henrietta! Wo steckte denn dieses Huhn? Henrietta, komm schon! Put, put, put, Hühnerfutter! Wir finden Henrietta nicht. Ruf die Paw Patrol. Frau Bürgermeisterin, ja. Wir sind hier. Ja, natürlich. Wir werden den Osterkorb finden und Rocky und Henrietta sicher zurückbringen. Und auch das Super-Ei, das ich angemalt habe. Ja, weißt du, das Ei. Alex, woher hast du das Super-Ei? Ich hab's beim Wandern mit Opa gefunden. Könnte das ein Adlerei gewesen sein? Ein Adlerei? Wow! Ich dachte, das wäre von einem supergroßen Huhn. Ich hätte es wohl besser nicht mitnehmen sollen, oder? Besser nicht. Wenn du so etwas wie Eier in der Natur findest, dann solltest du sie lieber liegen lassen und nicht anrühren. Tut mir leid. Ist schon okay. Wir werden uns etwas überlegen. Sky, kannst du dem Adler folgen und den Korb zurückholen? Ich tue mein Bestes. Ruff, Flügel! Sky fuhr ihre kleinen Flügel aus. Ich heb jetzt ab! Rocky war ziemlich erleichtert, als er seine Freundin kommen sah. Sieh mal, Henrietta. Sky kommt, um uns zu retten. Achtung, ich komme! Doch jetzt wurde auch der Adler aufmerksam, flog eine Kurve, drehte um und steuerte direkt auf Sky zu. Hä? Rolle! Sky konnte gerade noch ausweichen. So wurde das nichts. Also flog sie zu Ryder und den anderen zurück. Flügel einziehen. Ruff. Ich habe Henrietta gefunden. Sie ist bei Rocky im Korb, aber ich konnte sie nicht rausholen. Der Adler hat mich vertrieben. Ach, du hast mein geliebtes Hühnchen gefunden. Aber ein riesiger Adler hat es. Oh, Ryder, wie bekommen wir sie nur wieder? Ich glaube, der Adler bringt den Korb und das Ei zurück zu seinem Nest. Alex, weißt du noch, wo genau du das Ei gefunden hast? Oben bei den Felsen an der Feuerstraße. Wir müssen da sofort rauf und ganz schnell das Nest suchen. Marshall, wir brauchen dich und deine Leiter. Und Chase, wir brauchen dich und deinen Polizeiwagen. Und außerdem brauchen wir... Schüttel dich jetzt! Vielleicht auch Rubble, der jetzt mit seinem Bagger, den Eiern und den kleinen Häschen angefahren kam. Und hopp, hopp, hopp, hopp! Oh, was für zaubersüße, klitzekleine, sich schüttelnde Häschen. Sky würde wohl gern auf die Häschen aufpassen. Und sie fing gleich damit an. Rubble, wir brauchen deinen Schlepper, um die Feuerstraße freizuräumen, sobald wir die Eier hier weggebracht haben. Rubble ist der Retter. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Feuerstraße befand sich weit oben in den Bergen. Und Ryder, Chase, Marshall und Rubble fuhren nun direkt dorthin. Irgendwo dort oben musste der Adler sein Nest haben. Und tatsächlich war der bereits auf dem Weg nach Hause. Mit Rocky und dem sehr aufgeregten Huhn. Ist schon gut, Henrietta. Ryder und die Paw Patrol werden uns retten. Der Adler schwang sich immer höher hinauf in die Luft, flog über die Berge und landete schließlich auf einem schmalen Felsvorsprung. Das muss das Adlernest sein. Die Mutter hat uns nach Haus gebracht. Jetzt können wir runterklettern. Von wegen. Es war viel zu hoch. Oder auch nicht. Rocky, wir sind unterwegs. Okay. Ich hänge hier ab in diesem richtig hohen Adlernest. Wer hat schon geahnt, dass Adler Osterkörbe so toll finden? Das Osterei, das Alex der Bürgermeisterin gegeben hat, ist ein Adlerei. Die Adlermutter hat nur ihr Baby gerettet. Alex-Ei ist ein Adlerei? Wow! Deswegen ist sie mit uns hier rausgeflogen. Haltet durch, wir sind gleich da. Neugierig schaute sich Rocky das Riesenei genauer an. Hallo da drin. Das Ei wackelte. Es hat geantwortet. Das hatte Henrietta auch gesehen. Mit einem Satz sprang sie auf das Ei und machte es sich auf seiner Spitze bequem. Hey, du brütest ja. Wieder wackelte das Ei. Die Schale knackte und zwei kleine Adlerfüße kamen zum Vorschein. Wow, Henrietta, du bist gut. Doch der Rest des Kükens steckte noch in der Schale und zappelte. Alles okay, kleiner Adler. Deine Mami kommt bald wieder. Jetzt kam aber erst einmal die Paw Patrol. Doch plötzlich war die Straße versperrt. Sie kamen nicht weiter. Um diese Felsen kommt man nicht herum. Rubble, du bist dran. Schaufel! Rubble fuhr auf die Felsen zu und setzte die Schaufel an. Das ist ein ganz schön harter Brocken, aber nicht so hart wie ich. Er musste sich zwar ziemlich doll anstrengen, aber es gelang ihm, die Felsbrocken von der Straße zu räumen. Gut gemacht, Rubble! Ja! Das Adlerküken lief unterdessen mit der Schale auf dem Körper kreuz und quer durch den Osterkorb. Wir sollten den kleinen Adler wieder zurück ins Nest legen, wo er hingehört. Greifer! Rocky fuhr seinen Greifer aus und bewegte ihn langsam zu dem Riesenei hinüber. Vorsichtig, vorsichtig. Er hatte es gerade hochgehoben und wollte es eben in das Nest legen, als die Adlermama angeflogen kam. Und sie sah nicht sehr freundlich aus. Oh-oh. Aber auch Ryder und die Fellfreunde hatten das Nest nun entdeckt. Seht mal, da ist das Adlernest und der Korb. Wir müssen uns beeilen. Der Adler ist, glaube ich, nicht sehr froh, dass Rocky da drin ist. Es sah nicht so aus. Deshalb versuchte Rocky, dem Adler zu erklären, was er mit dem Ei vorgehabt hatte. Ich habe dein Ei nur zurückgelegt. Wirklich. Die Adlermutter beugte sich zu ihm. Und sie hatte etwas in ihrem Schnabel. Entschuldige bitte. Dir hängt da ein Wurm aus dem Schnabel. Der Adler beugte sich noch weiter vor. Ach so, für mich? Das ist sehr nett, aber irgendwie eklig. Das fand Henrietta nicht und schnappte sich den Wurm. Na also, und viel gesünder für dich als die vielen Süßigkeiten. Rocky, wir sind hier unten. Ryder, Fellfreunde. Wir kriegen sie nicht raus, solange der Adler da ist. Wir müssen ihn ablenken. Durch Futter lasse ich mich ablenken. Gute Idee, Rubble. Ich wette, dass sie sehr gern Fisch frisst. Ryder schaltete sein Pawpad ein. Zuma, Sky, wir brauchen eure Hilfe. Schnell erklärte er den beiden, wie sie helfen konnten. Und kurz darauf startete Sky bereits ihren Hubschrauber. Ja, ich bin der Flughund! Und Zuma sein Luftkissenboot. Ab ins Wasser! Der kleine Labrador machte sich auf die Suche nach der Flunder, dem Schiff von Captain Tollpatsch. Wenn jemand Fisch hatte, dann er. Und Zuma hatte den Captain auch bald entdeckt. Wir brauchen einen Eimer mit Fischen. Klar, Zuma, kommt sofort. Ein Eimer mit Fischen. Rettungsring. Hier, bitte sehr. Zuma zog die Fische an Bord. Super, danke, Sie haben die Ostereiersuche gerettet. Captain Tollpatsch verstand kein Wort. Suchen die Kinder heutzutage Osterfische? Gibt es denn keine Geleebohnen? Aber Zuma hörte ihn nicht mehr. Sky, Verstanden! Ich komme jetzt! Sky lenkte ihren Hubschrauber so über das Luftkissenboot, dass Zuma den Eimer mit den Fischen an dem Haken des Seils festmachen konnte, das unter dem Hubschrauber hing. Ich hab ihn! Dann nahm sie Kurs auf die Berge. Ryder, Marshall, Chase und Rubble hatten das Nest und die Adlermutter nicht aus den Augen gelassen. Sie blinzelt nicht mal. Gruselig. Da kommt Sky. Guck mal, Adlermama. Lecker, lecker Fisch. Die Adlermutter konnte nicht widerstehen und ließ sich von Sky auf eine große Wiese locken, wo sie sich über den Fisch hermachte. Los, Beeilung, Freunde. Ich wette, die Adlermutter frisst sehr schnell. Sofort lief Marshall zu seinem Feuerwehrauto, das vor dem Felsen parkte. Leiter! Die Leiter reichte genau bis hinauf zum Adlernest. Ja! Ich komme, Rocky! Hallo, Henrietta! Begeistert sprang das Huhn auf Marshalls Helm. Warte, ich bin noch nicht so weit! Aber da kullerten die beiden schon die Leiter hinunter. Henrietta ist unten. Etwas schneller, als ich dachte. Rocky setzte in der Zwischenzeit das große Ei in das Adlernest. Vorsichtig, vorsichtig. Okay, du bist zu Hause, kleiner Adler. Mama kommt gleich wieder. Die Schale knackte. Gern geschehen. Rocky wollte aus dem Korb klettern, doch der wackelte und der kleine Mischling fiel aus dem Nest. Chase, Netz! Blitzschnell warf Chase sein Netz und fing seinen Freund damit auf. Ja, ja! Das war klasse, Chase. Ja! Ja. Lasst uns hier bloß verschwinden, bevor der Adler uns für Fische hält. Aber was ist mit dem Korb? Eine letzte Aufgabe für Sky. Du weißt, was du tun musst. Bin schon dabei. Sky flog zum Adlernest und nahm nun den Ostereierkorb an den Haken. Ja, wir haben ihn. Glücklich machten sie sich auf den Rückweg. Rocky! Schön, dass du wieder bei uns bist. Ja. Henrietta, du bist wieder da. Erleichtert nahm die Bürgermeisterin das Huhn auf den Arm. Es war aber ein aufregendes Abenteuer, mein kleines Hühnchen. Oh, und die Eier sind auch wieder da. Nicht alle. Alex, weißt du, dein Adlerei ist genau da, wo es hingehört, bei seiner Mama. Rubble hatte die Häschen entdeckt und tobte übermütig mit ihnen über den Rathausplatz. Zur Freude der Bürgermeisterin. Oh, ihr seid aber süß. Das ist wirklich die allerschönste Osterparade überhaupt. Und jetzt könnt ihr die restlichen Eier anmalen, dann werden sie rechtzeitig fertig. Wow, das sind viele Eier. Dann lasst uns loslegen. Alle machten mit und im Handumdrehen leuchteten alle Eier in den schönsten Farben und Mustern. Und dann halfen die Fellfreunde noch beim Verstecken. Am nächsten Tag konnten alle das Osterfest kaum noch erwarten. Beeilt euch, Freunde! Es fängt gleich an! Alle Hunde und Bewohner der Abenteuerbucht versammelten sich vor dem Rathaus. Fröhliche Ostern allerseits! Willkommen beim größten, schönsten und einfach aufregendsten Ostereiersuchabenteuer, das die Abenteuerbucht je erlebt! Ja! Ja! Und jetzt fangt an zu suchen! Aufgeregt rannten alle los und nach füllten sich die Körbe. Wow! Ich hab es! Ryder, du hast dafür gesorgt, dass die Ostereiersuche großartig wird. Ich kann dir gar nicht genug danken. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Alle hatten einen Riesenspaß. Hab eins gefunden! Besonders Rubble, der wieder mit den kleinen Hasen herumtobte. Chase' Spürnase funktionierte besonders gut. Besonders, als ihm Sky aus der Luft zu Hilfe kam. Chase, Ei-Alarm! Auf der Hummel! Los, los, los! Schon hatte Chase das Ei gefunden und nahm es ins Maul. Doch als er sich umdrehte, entdeckte er einen kleinen Jungen, der anscheinend nicht so viel Glück hatte. Also ließ Chase das Ei unbemerkt neben ihm fallen. Ah, danke, Chase! Als ihre Körbe voll waren, spielten Rocky, Marshall, Alex und Ryder Eierlaufen. Doch Marshall stolperte, verlor sein Ei, kugelte über die Wiese ins Ziel, doch das Ei landete genau wieder auf seinem Löffel. Marshall gewinnt! Am Abend waren alle müde, aber sehr glücklich. Das war eine tolle Ostereiersuche gewesen. Diese bunten Eier sind wunderschön. Hey, wie es wohl unserem kleinen Adlerjungen geht. Das finden wir raus. Ryder lief zu dem großen Fernrohr der Einsatzzentrale und schaltete den Bildschirm ein. Fellfreunde, seht euch das an! Gespannt sahen die Fellfreunde zu, wie das Adlerküken genau in diesem Moment aus der Schale schlüpfte. Oh, seht mal das Adlerbaby, wie süß! Und es begann sofort mit seiner Mama zu kuscheln. Oh! Das gefiel den Fellfreunden sehr. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.